Ja, herzlichen Dank für die Einladung, auch im Namen der Gruppe KIT-Kritik, für die ich hier heute spreche. Wir haben Ende letzten Jahres ein Sammelband Deutschland, Wunder, Wunsch und Wahn in der postnarzisstischen Kultur rausgebracht. Das liegt da auch vorne. Zwei Exemplare noch. Die können heute häufig erworben werden. Außerdem habe ich noch das Extrablatt mit, leider noch nicht die aktuelle Ausgabe, in der die zwei Vorträge von, also ein Vortrag von Tobi Ebrecht und einer von mir, die auf dem Kongress zu dem Deutschland-Wunder-Sammelband gehalten worden sind, werden in der nächsten Ausgabe erscheinen. Und wer die bestellen möchte jetzt schon mal, der kann sich bei mir dann nach der Veranstaltung melden. Und die tollen Plakate vom Extrablatt, die könnt ihr geschenkt bekommen. Okay, das war der Werbeblock vorab. Okay, also dieser Sammelband Deutschland, Wunder, Wunsch und Wahn in der postnarzisstischen Kultur beschäftigt sich mit der postnarzisstischen Ideologie in der Kulturindustrie in den verschiedenen Sparten Sport, Computerspiel, Literatur, bildende Kunst, Popmusik und im Hörspiel. Gemeinsam ist allen Beiträgen, dass die postnarzisstische Kultur nicht als Chance einer gelungenen nationalen Vergangenheitsbewältigung begriffen wird, sondern postnarzisstische Vergangenheitsbewältigung der Gegenstand der Kritik ist. Die Referenz auf die deutschen Verbrechen, auf Auschwitz, ist dabei zentral, denn bis heute bestimmt sie durch Prozesse der Transformation, Umwandlung und Übersetzung hindurch nicht nur die politische Kultur und das öffentliche Bewusstsein in Deutschland, sondern auch die individuelle Selbstwahrnehmung. Die Berliner Republik ist zu einer Erzählgemeinschaft geworden, in der jeder Zeitzeuge und jede Zeitzeugin seinen bzw. ihren Platz hat. Egal ob jüdisches Opfer, sowjetischer Soldat, deutsche Trümmerfrau, im deutschen Erinnerungsdiskurs hat sich durchgesetzt, dass jede Erfahrung subjektiv und jedes Leiden gleichwertig ist. Gerade dadurch aber wird von Erfahrung als Kern von Erkenntnis selbst abgesehen. In der Gleichwertigkeit werden vor allem die Biografien der Täter denen der Opfer angeähnelt. Die Fokussierung auf die deutsche Bevölkerung als Opfer im derzeitigen Boom von Büchern und Filmen, die sich mit dem Alltag im Dritten Reich beschäftigen, ist kein neues Phänomen. Neu ist der Entwurf eines historischen Selbstverständnisses einer nach 1989 überarbeiteten nationalen Identität, die Auschwitz integriert hat. Dieses deutsche Schmusekollektiv, das so stolz auf sich ist, sieht sich selbst nicht zuletzt als das Ergebnis seiner gelungenen Aufarbeitung der eigenen Verbrechen. Im nationalen Selbstverständnis verläuft die Grobeinteilung des deutschen Vergangenheitsbewältigungsdiskurses in folgenden drei Etappen. Verschweigen in den 50er, Anfang 60ern, Konfrontation mit den Verbrechen, also Aufarbeitung der Vergangenheit im Zuge von 68 und dann Integration der Shoah im Zuge von 1989, wir stehen dazu. In unserem Vorwort zu dem Sammelband versuchten wir diese Etappen nachzuzeichnen und gegenzudenken mit einer psychoanalytischen Reflexion der deutschen Generationenbeziehung. Und bei der Zusammenstellung der Beiträge fiel uns auf, also bevor wir das Vorwort angefangen hatten eigentlich zu schreiben, dass ein zentraler Punkt bei den meisten Artikeln im Zusammenhang mit der Kritik des Verhältnisses von Subjekt und Nation, von Opferdiskurs und Antisemitismus in gegenwärtigen kulturindustriellen Produkten, dass da die Bedeutung von Familie und dem Generationenverhältnis ein zentraler Punkt war. Daher stand für uns, für das Vorwort, die Frage im Zentrum, was heißt es genau, dass der gegenwärtige nationale Versöhnungskitsch nicht darin besteht, Auschwitz auszublenden? Und wie lässt sich die an der Kulturindustrie ablesbare Geschichtsklitterung der deutschen Vergangenheitsbewältigung in Bezug setzen dazu, wie sich psychoanalytisch das Verhältnis der Generationen untereinander denken lässt? Wie greifen Ideologie über deutsche Geschichte mit der psychischen Konstellation der familiären Subjekte ineinander? Wir, also die Herausgeberinnengruppe KIT-Kritik, vertreten die Position, dass eine antideutsche Kritik, die den objektiven gesellschaftlichen Zwangszusammenhang in seiner spezifischen deutschen Qualität denunziert, auch die Vermittlung mit der subjektiven Seite zu leisten hat. Das bedeutet nicht, unmittelbare Gefühligkeiten umstandslos zur Gesellschaftskritik zu erklären, sondern im Gegenteil die subjektive Erfahrung bzw. die Erfahrungslosigkeit als Erfahrung der versteinerten Verhältnisse der Kritik zu unterziehen. Die Psychoanalyse bietet ein Instrumentarium, die Modifikationen und Spezifik einer Kultur und ihrer Träger zu bestimmen. Die heutigen Ausprägungen der als kulturindustrielle Waren auftretenden postnarzisstischen Kultur sehen wir dabei ideologiekritisch als Ausdruck jener Vermittlung von gesellschaftlichen Verhältnissen, ihrer Geschichte und subjektivem Bewusstsein und auch dem Unbewussten. Also das Vorwort ist auch Resultat der Auseinandersetzung mit dem konkreten Material in den einzelnen Beiträgen. Und ich hoffe, dass wenn ich jetzt im Folgenden versuche, das so ein bisschen kursorisch darzustellen, dass ich das trotzdem irgendwie schaffe, dass die im Vorwort entwickelten Gedanken irgendwie evident hier werden, auch wenn ich das natürlich jetzt nicht im Einzelnen an den Gegenständen so genau zeigen kann. ...1945 verschwand der Nationalsozialismus nicht über Nacht. Die Legende von der Stunde Null zählte zur deutschen Mythologie nach Auschwitz, deren Entwirklichung der Realität des zerstörten Deutschlands auf den Kern von Krieg und Nationalsozialismus verwies, die Verbrechen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern. Die gemeinsam begangenen Verbrechen waren als negatives Gründungsmoment der Ausgangs- und Referenzpunkt der postnazistischen Gesellschaft. Nach 1945 schuf die deutsche Nation sich ihren Ursprungsmythos in der Formulierung die wundersame Auferstehung aus dem Nichts. Die Rede vom Wunder verwies auf die Vorgeschichte als Leerstelle und verlieh der geschäftigen Konstituierung der neuen Volksgemeinschaft sakrale Bedeutung. Indem der Wirtschaftsaufschwung der 50er Jahre als Wunder imaginiert wurde, wurden dessen materielle Grundlagen, Profite aus Arisierung und Vernichtung durch Arbeit verleugnet. In den 50er Jahren wurde in der bunten Welt des Heimatfilms die altneue Ordnung der Geschlechter und Autoritäten wiederhergestellt. In der Rückkehrerliteratur konservierte sich der soldatische Mann im Beklagen seiner Beschädigung. Die Traditionslinien verliefen nicht nur personell und politisch, sondern auch ästhetisch zur nationalsozialistischen Ufer und Veit Harlands antisemitischen Kostümfilmen. Das soldatische Kollektiv feierte die Wiederauferstehung nun gegen die Nazis, die schon in den ersten Jahren nach der Niederlage als fremde Eindringlinge abgespalten wurden. Das Bild der sauberen Wehrmacht dominierte die Kriegsfilme der 50er Jahre und half mit, die Remilitarisierung der Bundesrepublik vorzubereiten. Wie sich ästhetisch in den 50er Jahren Elemente der nationalsozialistischen Ideologie in der postnazistischen Kulturindustrie in transformierter Form fortführen, zeigt Julia Ansbach in ihrem Beitrag zu unserem Buch am Beispiel von einem Vergleich von Jud Süß und dem Film Schwarzwaldmädel. In Jud Süß wird die antisemitische Aussage sowohl über explizite Dialogebene als auch über die filmische Gestaltung, also Kamerafahrten, Groß- und Detailansichten, Überblendungen usw. hergestellt. In Schwarzwaldmädel hingegen, der als erster deutscher Farbfilm 1950 große Erfolge führte und die Initialzündung für den Boom von Heimatfilmen in den 50ern gab, enthält sich die Kamera, gibt sich neutral und auch auf der Dialogebene machen die Protagonistinnen keine manifesten antisemitischen Äußerungen. Die filmische Ästhetik ist hier bieder und konventionalistisch. Der Film ist aber bestimmt durch die Entgegensetzung von echt versus falsch, von Tradition versus Moderne, Land versus Stadt. Schwarzwaldmädel grenzt sich von explizit propagandistischen NS-Filmen ab und erschafft eine Idylle von heimatlicher Gegenwart, die von der Vergangenheit nichts wissen kann und die ganz echt und ländlich Schutz im Kino bietet. Gerade die nicht explizit gemachte Verbindung des Gegensatzes von echt und falsch zu antisemitischen Stereotypen bietet dem Publikum die Möglichkeit, sich von den Zumutungen der Verantwortung für die jüngste Geschichte zu distanzieren und gleichzeitig die damit verknüpfte antisemitische Bedeutung zu genießen. In der DDR nun wurden zwar die Opfer zu Protagonisten, ihr Kampf aber sollte zunehmend heroisch und sozialistisch sein. Das antifaschistische Selbstbild ermöglichte einen ungebrochenen Bezug auf eine über Arbeiterbewegung und kommunistisches Exil verlaufene Traditionslinie, in der die Vorstellung einer unschuldig Opfer gewordenen Nation gegen die nun auf Westdeutschland projizierte Kritik am nationalsozialistischen Staat bewahrt werden konnte. Zwar haben die Angehörigen der 68er später das geschäftige Schweigen im Wirtschaftswunder Deutschland wortreich kritisiert, familiäre oder gar justiziable Konsequenzen wurden daraus allerdings kaum gezogen. Stattdessen wurde der Nationalsozialismus als das andere, von dem man sich abzugrenzen suchte, kurzerhand vom Bild der autoritär formierten frühen Bundesrepublik überlagert. So konnte man sich selbst als Opfer einer restaurativen Politik imaginierend die eigene Gesellschaft als neuen und viel schlimmeren Faschismus diffamieren, ohne dessen Fortleben in der Demokratie weiter reflektieren zu müssen. Reflexionslos richtete sich der Protest der Studierenden gegen die zurückgekehrten Immigrantinnen und die USA, die als faschistisch-imperialistischer Weltfeind halluziniert wurden. So zeigte sich beispielsweise die wahnhafte Abwehr der antiautoritären Revolte der Kommune 1 beim Protest gegen einen Besuch Adornos in Berlin, wie ein im Juli 1967 von Dieter Kunzelmann verfasstes Flugblatt verdeutlicht. Zitat Kunzelmann: Theodor W. Adorno kommt nach Berlin und spricht über ästhetische Probleme. Er wird über Iphigenie, von Goethe glaube ich zu uns sprechen, wird unsere Rationalität für diese in Anspruch nehmen wollen. Die ausgestellte antiautoritäre Rebellion richtet sich zielsicher gegen die Kunst als Refugium von Bürgerlichkeit und darin auch gegen unsere Rationalität, die sich längst in Affekt transformiert hat. Wie es nämlich weiter heißt: Denn wir lauschen nur noch den Worten des großen Vorsitzenden Mao, den Parolen der Revolution. Und hier entgleitet den Kommunarden mit der Rationalität auch die Sprache. Je deutlicher die Wut gegen den intellektuellen Juden und Philosophen hervorbricht, die sich an die Ressentiments gegen die alt-neuen Feinde koppelt, zerfällt die Sprache des Pamphlets in unzusammenhängende Bruchstücke. Zitat weiter: Was soll uns der alte Adorno und seine Theorie, die uns anwidert, weil sie nichts sagt, wie wir diese scheiß Uni anzünden und einige Amerika-Häuser dazu, für jeden Terrorangriff auf Vietnam 1, weil er keine 1000 Mark für den Vietcong stiftet, das wären ein Hubschrauber plus 18 tote GIs plus 10 mit ohne Füßen. Zitat Ende. Die antiautoritäre Abwehr verbindet sich mit Mord- und Vernichtungsfantasie. Zitat weiter Kunzelmann: Die Gesellschaft und Adorno verstehen sich ganz gut. Horrende Honorare. Der eine verzichtet auf Brandstiftung, der andere braucht die Theorie nicht einmal einzusperren. Seine Worte mögen ihm im Mund verfaulen. Die Wut bricht sich Bahn gegen die Opfer und die ehemaligen Gegner des Nationalsozialismus. Erfahrungslos entwickelt sich auch in der Linken eine spezifische Form des postnazistischen Charakters. Saul Friedländer konstatiert einen Anfang der 80er Jahre sowohl von linken wie konservativen Vertretern geführten neuen Diskurs über den Nationalsozialismus in der bundesdeutschen Kultur. Dieser löst die moralische und politische Distanz durch ästhetische Faszination ab. In dieser sieht Friedländer einen Exorzismus am Werk, eine, Zitat, Form der Realität sich zu stellen, die zugleich ein Ausweichen vor ihr ist, um die Neutralisierung der Vergangenheit, um die Verschleierung, ob nun bewusst oder nicht, dessen, was an dieser Vergangenheit unerträglich bleibt. Das Unerträgliche der von den Vätern begangenen Verbrechen wurde externalisiert und auf die ehemaligen Opfer, jüdische Figuren, eine dubiose Holocaust-Industrie oder die zurückkehrenden Immigranten, die sich nun der zweiten Generation kritisch gegenüberstellen, verschoben. Hier modifiziert sich nun in den 80er Jahren der deutsche Opferdiskurs und gliedert sich in ein neues apokalyptisches Weltgefühl ein. Die Rede vom nuklearen Holocaust neutralisierte die Präzedenzlosigkeit der deutschen Verbrechen und ermöglichte es, wie in den Weltvernichtungsfantasien der friedensbewegten Gegner der Pershing-2-Raketen, die zu Beginn der 80er Jahre auf Massenkundgebungen das Ende der Welt beschworen, sich an die Stelle der Opfer zu setzen. Die in den 80er Jahren ebenfalls aufkommende Oral History zeichnete in Deutschland ein polyphones Bild des Nationalsozialismus, in das keine historiografische Autorität eingreifen soll, sodass der verfolgte Jude gleichrangig zur Trümmerfrau zum Sprechen gebracht werden konnte. Zugleich sind die, die das Erzählte aufzeichnen, Nachfahren der Täter und Täterinnen. Ihr vorgeblich nicht interessensgeleiteter Pluralismus kommt einer Monopolisierung gleich, die den ehemaligen Volksgenossinnen ermöglicht, ihrer selbst als einer unter vielen Opfergruppen zu gedenken. Jene Monopolisierung der Erinnerung, in der die Deutschen zur Opfergemeinschaft und die Schrecken der Vergangenheit durch das Verstehen der Täter und Täterinnen bewältigt werden, erweist sich dann als geschichtspolitisches Erfolgsmodell der Berliner Republik. Wie sich nun in das Unterhaltungsrepertoire der mit der eigenen Geschichte versöhnten deutschen Kollektivmomente der Kontinuität der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft einspeisen, zeigen Volker Weg und Jean-Philippe Barg in ihrem Beitrag am Beispiel von TKKG. Zitat: Standrechtliche Abstrafungen, Gesetzesübertretungen da, wo Kommissar Glockner es nicht darf, Abschaffung der Unschuldsvermutung, die TKKG-Welt ist der permanente Ausnahmezustand. Durch die fast familiäre Einheit aus Kommissar Glockner und der TKKG-Bande ist ein postnazistisches Zusammenfallen von Staat und Staatsvolk für die Hörerinnen spätestens dann verwirklicht, wenn Vater Glockner seine Hunde von der Kette lässt und TKKG das Ressentiment gegen die zersetzten Volksfeinde befriedigt. Dieser Wittig verdient Prügel für das, was er getan hat, schimpft Glockner über einen kleinkriminellen Obdachlosen und die TKKG-Bande bahnt sich ihren Weg. Dass sie dabei prügelnd, pöbelnd und arm auskugelnd zwar jede Menge anderer Penner auf ihren Platz am Boden verweisen, letztendlich aber nicht besagten Obdachlosen Wittig, ist reiner Zufall. Ihr Sozialdarwinismus bestätigt sich aber, als sie ihn halbtot finden. Tarzan, lebt er noch? Karl, der wacht gleich wieder auf. Rotwein Ottos Puls war viel schwächer und der ließ sich auch nicht lange bitten. Scheinen ziemlich zäh zu sein, diese Penner. Vielleicht liegt es daran, dass sie sich immer schonen. Sie haben keinen Stress, keine Verantwortung, keine Aufgaben und sie leben trotzdem. Tarzan, was nicht geübt wird, verkümmert. Schonung stärkt nicht, sondern schwächt. Das ist Naturgesetz und gilt für alles, für Hirn, Muskel und Seele. Es ist ein Merkmal des autoritären Charakters, Ursache und Wirkung zu verkehren, die liberale Ideologie zu radikalisieren, aus Pursuit of Happiness wird Survival of the Fittest. Tarzan und Karl breiten sich aus, was von Pennern zu halten ist, doch hatte schon zu Beginn der Folge der Obdachlose Wittig gegenüber Kommissar Glockner selbstreuig eingestanden, ich weiß, ich bin der letzte Dreck. Auch der Penner weiß, wo er hingehört und hat zu Beginn der Folge sein eigenes Urteil vorweggenommen. Angespornt von der zweiten, der Kindergeneration, wurde spätestens mit der Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung ab 1995 das Gespräch zwischen den Generationen zum offiziellen Modell der Erinnerungskultur. Dieses Modell der Erinnerungskultur verknüpft sich sowohl in der Kulturindustrie als auch in den Privathaushalten mit der von Freud mit dem Begriff Familienroman bezeichneten unbewussten Dynamik von Fantasien und Tagträumen, die sich in die Lücken der erzählten Erinnerungen der Eltern und Großeltern einweben. Erzähltes verknüpft sich mit Wunsch und Abwehr der Zuhörenden. Zitat Quindeau: Das Bestreben des Kindes, den Vater durch einen vornehmeren zu ersetzen, ist so Ausdruck der Sehnsucht nach der verlorenen glücklichen Zeit, in der der Vater als vornehmster und stärkster Mann und die Mutter als liebste und schönste Frau erschienen sind. Also frühkindliche Fantasien über Eltern. Anknüpfend an die erzählte Erinnerung des elterlichen Lebens wird auf Grundlage der Gegenwart eine nachträgliche Konstruktion der familiengeschichtlichen Vergangenheit in intergenerationeller Gemeinschaftsarbeit produziert. Ein Beispiel aus Das Erbe der Napola, einer psychoanalytischen Mehrgenerationenstudie mit anhand von Interviews mit ehemaligen Schülern der NS-Eliteschule und deren Kindern und Enkelinnen. Also in dieser Studie erzählt ein Interviewpartner der zweiten Generation, also der Kindergeneration: Ich habe mich mit einem Vater schon als kleines Kind dauernd über die Gefangenschaft unterhalten. Es war wie ein Spiel zwischen uns. Ich hörte atemlos zu. Mein Vater erzählte dann stundenlang. Sicherlich habe ich irgendwie gespürt, dass es ihm gut tat. Aber ich habe nie nach dem Krieg in Russland gefragt. Mein Interesse galt nicht meinem Vater als Täter, sondern eben als Opfer. Er hat die Russen gar nicht verteufelt, sondern eher eine seltsame Zuneigung zu ihnen. Aber die Geschichten waren natürlich solche, wo sie in der Täterrolle waren. Und die Autorinnen schreiben dazu: Das Schweigen ist immer das Ergebnis einer interpersonellen Abwehr. Es ist Teil eines Kommunikationszusammenhangs, der im spezifisch deutschen Fall gleichsam durch die Auslassung konstituiert ist. Das Beispiel, also das, was ich eben vorgelesen habe, zeigt aber, dass es sich in der Interaktion von Vater und Sohn nicht um eine totale Ausklammerung, ein hermetisches Schweigen über den als belastend empfundenen Zeitabschnitt aus der Lebensgeschichte des Vaters handelt. Weder liegt bei diesem eine Amnesie vor, noch auf Seiten des Sohnes eine mangelnde Neugier. Sein Wunsch nach Erzählung trifft vielmehr auf den Wunsch nach einer entlastenden Darstellung. Gemeinsam wird ein neuer Text hergestellt, der in entscheidenden Passagen entstellt ist, der interpersonell als Kompromiss zwischen Wunsch und Abwehr funktioniert. Und wenn man sich das halt nochmal genau überlegt, bricht genau sozusagen, wenn man sich das so vorstellt, dass das, was ich vorher dargestellt habe, das sozusagen nationalen Selbstverständnis die 50er Jahre als ein total hermetisches Schweigen vorgestellt werden und dann mit 68er auf einmal irgendwie ein Reden in Gang kommen sollte, weil das eben sozusagen eher eine Form ist, eine Frage ist, inwiefern lugt sozusagen das, was eigentlich verschwiegen werden soll, heraus. Das gilt sozusagen sowohl für die 50er als auch die 60er Jahre, wenn man sich aus der Perspektive der Generationengeschichte halten kann. Wir gehen davon aus, dass auf politischer Ebene die Wiedervereinigung und im Privaten das versöhnende Gespräch zwischen Großeltern und Enkelinnen phantasmatisch den Beweis für den Erfolg der kathartischen Reinigung vom NS-Erbe durch die Erstellung des Familienromans der ersten und zweiten Generation darstellt. In der Versöhnung zwischen Enkelinnen und Großeltern zeigt sich nicht nur der Wunsch der ersten und dritten Generation nach einer intergenerativen familiären Harmonie, sondern auch der der zweiten Generation. Dieser hängt, und das scheint auf den ersten Blick paradox, gerade mit ihrer gegenwärtigen Generalisierung als ehemalige Ruhestörerinnen, als tabubrechende Radaubrüder und Schwestern zusammen. Und heute war ich beim Arzt und da habe ich dann mitgekriegt, das wusste ich noch gar nicht, dass auch Thomas Gottschalk dazugehört, zu den 68ern. Das hat er dem Spiegel nämlich gesagt. Und zwar sagt er da, also quasi, dass Reich Kanitzki, als er den Fernsehpreis mit den Worten der ablehnte, dass er den dargebotenen Blödsinn nicht mehr ertragen könne. Daraufhin hat dann Gottschalk dem Reich Kanitzki eigentlich quasi einen Verrat an der 68er-Generation vorgeworfen. Er hat nämlich gesagt, jemand wie er, also der Reich Kanitzki, darf uns jederzeit die Leviten lesen, die Totalablehnung war allerdings überzogen. Aber früher, da hat sich der Reich Kanitzki, Zitat, nie angewidert abgewendet, sondern im Gegenteil, Leute wie mich auch mal durch ein Lob ermutigt. Aber das war früher, nämlich in einer Zeit, als anständige 68er wie ich neben ihm auch Monty Python und Pardon liebten, in einer Zeit, als Intellekt und Comedy noch keinen Widerspruch darstellten. Also nun gut, im Gegensatz zur altbackschen Totalablehnung des Reisen Vertreter der Hochkultur hat Gottschalk aus 68 gelernt, denn er sagt, ich unterhalte nicht Zielgruppen, sondern Menschen, ob die 7 oder 70 sind, intellektuell oder grenzdebil, in meinem Herzen hat jeder einen Platz. Ich nenne das Familienfernsehen. Ich mache mich gern zum Deppen, wenn es der Unterhaltung dient. So, also die Stilisierung nahezu einer ganzen Generation zu Anhängern und Anhängerinnen der 68er-Bewegung wirft nun die Frage auf, inwieweit die allgemeine Auffassung davon, was eine jeweilige Generation ausmache, selbst immer schon Teil der gegenwärtigen Deutung von Geschichte ist, die in Deutschland immer auch kollektive Vergangenheitsbewältigung bedeutet. Unbestritten ist der Einfluss der Studentenbewegung nicht nur auf den akademischen Betrieb, sondern auch auf staatliche Institutionen und nicht zuletzt die Sexualmoral. Umso bemerkenswerter, dass die Studentenbewegung selbst nur aus ein paar tausend Aktivisten eigentlich bestand. Heute gewinnt man jedoch den Eindruck, dass kaum jemand der zweiten Generation nicht am langen Marsch durch die Institutionen teilgenommen hätte. Dieser führte in die Befreiung vom nationalsozialistischen Erbe und zudem der Sexualität, aus der die dritte Generation entstand. Die Stilisierung der zweiten Generation zum Statthalter des historischen Bruchs verdeckt, dass trotz der 68er-Revolte gar keine zwingende Notwendigkeit für alle bestand, sich mit dem Nationalsozialismus und seinen Folgen auseinanderzusetzen und die Rebellion der 68er selbst von Entschuldungsstrategien gekennzeichnet gewesen war. Die Betonung, wie anti diese damalige Generation gewesen sein soll, steht gerade im Dienst der aktuellen intergenerativen Versöhnung im deutschen Kollektiv. Der Nationalsozialismus galt in den 60er und 70er Jahren weiterhin als Chiffre für das kapitalistische Schweinesystem und insbesondere das der USA und Israels. Zeichen, Zitat von Reiche, eines ebenso entsetzlichen wie erschütternden, unbewussten Versuchs, die konkreten Deutschen und damit die kollektiven Eltern der 68er von der Schuld loszusprechen und diese Schuld zu projizieren auf die kapitalistische Produktionsweise und auf die Juden. Seit den 90ern wird das Jahr 1968 vor allem als der Moment dargestellt, in dem eine linke Studentengeneration das Schweigen der Nachkriegszeit durchbrach und sich voll ingrimm gegen eine ältere, vom Nationalsozialismus kompromittierte Generation stellte. Das Bild von der 68er-Generation als Tabubrecher hat eine Gegenwart zur Voraussetzung, in der die vormalige Revolution gegen den konservativen Muff familialer und staatlicher Verhältnisse als notwendiger, wenn auch etwas überschwänglicher erster Schritt zur bewältigenden Versöhnung mit der deutschen Vergangenheit nun verstanden wird. Die Wunscherfüllung der Alt-68er, sich durch die Anklage der Nazi-Eltern als bessere Deutsche erwiesen zu haben und nun als Repräsentantin des durch sie entnazifizierten Staates nicht nur in der nationalen, sogar gar der internationalen Gemeinschaft reüssieren zu können, trifft auf einen mehr oder weniger unbewussten Konflikt der dritten Generation. Zitat Schneider-Stilke: Die Rede von der dritten Generation hat immer auch etwas von einer Pseudobiologie. Die Rede von der dritten Generation hat einen Beiklang von Schicksal und löst damit fast automatisch den Impuls aus, den Alb der Geschichte zu leugnen. Sprechen wir als Herausgeberin von der dritten Täterinnen-Generation, so geht es uns nicht darum, ein pseudobiologisches Modell aufzustellen. Wir schenken Helmut Kohls Gnade der späten Geburt keinen Glauben, sondern setzen stattdessen auf die Psychoanalyse. Im Zentrum von Freuds Konzeption der Subjektkonstitution stehen zwei zentrale Ordnungsmuster, die Geschlechtlichkeit und die Generativität als fundamentale Einlassungen in die Psyche, die am Anfang des Übergangs vom infantilen zum erwachsenen Seelenleben stehen. Bei Freud lassen sich die Bedeutung, die Geschlecht und Generation für das Subjekt haben, eben nicht als biologisches Schicksal, sondern als Wirkung einer dem Subjekt vorausgesetzten Ordnung bestimmen. Die Genese dieser Ordnung selbst fällt einer kritischen Gesellschaftstheorie zu. Den Nachvollzug ihrer Wirkmächtigkeit im Subjekt aber leistet die Psychoanalyse. Der Begriff dritte Tätergeneration meint nicht, wie uns ein Leser unseres Buches Kritteln schreibt, dass es sich, Zitat, bei der dritten Generation der Deutschen um Menschen handelt, die dieselben Taten vollziehen. Natürlich geht es darum eben nicht, obwohl es angesichts des alltäglichen Wahnsinns angebracht wäre, sich zu fragen, wozu die deutschen Landsleute fähig sind. Wir haben den Begriff dritte Tätergeneration nicht aus Vermeidung der Umständlichkeit der Formulierung, die Generation, die Enkel der Täterinnen sind, sondern ganz bewusst gewählt. Beziehen wir uns in diesem Zusammenhang auf die Psychoanalyse, so sei an den Gegenstand der Psychoanalyse bei dieser Gelegenheit erinnert. Der Gegenstand der Psychoanalyse ist das Unbewusste, die psychische Realität, die, wie Freud betont, eine besondere Existenzform ist, welche mit der materiellen Realität nicht verwechselt werden soll. Uns interessierte die psychische Realität des Generationenverhältnisses, unbewusste Wünsche, Fantasien und Abwehrmechanismen. Von dritter Tätergeneration zu sprechen, heißt dann aber eben auch nicht, wie eine andere Kritik lautete, Zitat, dass die dritte Generation exakt dieselben Motive, Gefühle, Denkweisen verinnerlicht hat wie die erste Generation. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, zwischen erster, zweiter und dritter Generation zu unterscheiden, wenn alles der gleiche Klumpatsch wäre. Und doch erfindet sich nicht jede Generation aufs Neue. Was wir versucht haben und was ich vor allem jetzt noch versuchen werde, etwas näher zu skizzieren, ist, das deutsche Generationenverhältnis in seiner Hinsicht als phantasmatische Beziehung zu beschreiben, in dem von der einen an die nächste und übernächste Generation Verknüpfungen von Unbewusstem mit Aspekten der Shoah übertragen werden. Also während das Unbewusste bekanntlich keine Zeit kennt und blind automatisch das Subjekt treibt, ist die Darstellung des Verdrängten im Symptom, im Traum, in der Fehlleistung erfinderisch. Die Verdrängung bedarf einer, wenn auch unbewussten, Motivation des Subjekts. Und diese Motivation im Subjekt stellt die Psychoanalyse immer nicht als reibungslosen, linearen Ablauf vor, sondern immer als Konflikt. Dabei ist es hier eben in diesem Zusammenhang eher nicht von Belang, ob jetzt die Eltern oder Großeltern in dem Sinne Täterinnen waren, dass sie selbst gemordet und verfolgt haben, sondern es geht hier in diesem Zusammenhang auch darum, also eher sozusagen darauf zu gucken, wie sind die kindlichen Fantasien über den eigenen Ursprung, über die Familiengeschichte in Deutschland und wie verknüpft sich das mit der Möglichkeit der Täterschaft von Vater, Großmutter oder Onkel. Also unbewusste Fantasien über Eltern und Großeltern mit der Shoah verknüpfen sich immer mit bewussten Wahrnehmungen und Darstellungen der Shoah in der Kulturindustrie. Auf diese Weise kommt es zu einem unbewussten Prozess der Verkopplung und Übersetzung individueller Prozesse mit der sekundären Erinnerung an die historischen Ereignisse in der Kulturindustrie. Und diese Schnittstelle ist sozusagen das, an dem sich dieses Buch bewegt, auch unter anderem. Und damit steht auch noch Folgendes im Zusammenhang, nämlich gegenwärtige deutsche Filmproduktionen wie Der Untergang, Das Wunder von Bern, Sophie Scholl oder Napola erheben den Anspruch, authentische Geschichtsschreibung zu betreiben. Diese Form der filmischen Geschichtsdarstellung beschrieb Tobias Ebrecht in seinem Einladungsvortrag auf dem Deutschlandgründerkongress mit dem Begriff des Geschichtsbildes. Dieses Zitat ist in erster Linie Ausdruck von Projektionen auf die Geschichte, die der Gegenwart entstammen und bestimmten gesellschaftlichen Vorstellungen, Ideologien und Wünschen entsprechen. Das Geschichtsbild als Modus der gegenwärtigen Kitschkultur deutscher Vergangenheitsfilme präsentiert sich dem Publikum als dokumentarisches Abbild, als verdoppelte Realität dessen, was in echt gewesen sein soll. Zitat, es steht bereits als Bild für das, was es bedeutet. Bedeutung und Gegenstand fallen zusammen. In diesem Sinne fordert das ikonische Bild einen Erinnerungseffekt. So wie es gezeigt wird, war es auch, weil es so gezeigt wird, wie ich es schon immer gesehen habe, weil es immer so gezeigt wurde. Also diese Erzählform der Geschichtsbilder ist heute die der Generationengeschichte, in der eben nicht Formen des permanenten Umarbeitens, Tradierens und Übersetzen der historischen Erfahrung, sondern die Verleugnung genau dieser Verfahren im Zentrum stehen. So formuliert zum Beispiel Sönke Wortmann, der Regisseur von Das Wunder von Bern, seinen Willen zur authentischen Geschichtskälterei in Das Wunder von Bern folgendermaßen. Ich wollte dem Ereignis gerecht werden, in dem alles sehr authentisch ist. Es war mir also schon sehr wichtig, möglichst akkurat genau das zu rekonstruieren, was wirklich war, um dem Mythos gerecht zu werden. Also die akkurate Rekonstruktion dessen, was war, lässt dem Mythos Gerechtigkeit widerfahren. Das ist wahre deutsche Innerlichkeit. Wenn man sich nur gründlich und akkurat durch die Geschichte durchgräbt, kommt man zum Wesentlichen der Liebe zu Deutschland. Und nun kommt der Aspekt der Generationengeschichte hinzu, denn Sönke Wortmann hat nicht nur dazugelernt, wie es in echt war, sondern auch, warum es wichtig ist, daraus eine Fußballschmonzette für die gesamte Familie zu machen. Zitat Wortmann, das ist ein deutscher Film und er ist bewusst so gemacht worden. Dieses Land braucht eine neue Gelassenheit. Je älter ich werde, desto mehr lerne ich dazu. Heute weiß ich, dass mein Vater, als er 17 Jahre alt war und in den Krieg ziehen musste, dass der nicht den Zweiten Weltkrieg erfunden hat, wie ich ihm vorgeworfen habe. Irgendwann bin ich dahinter gekommen, dass es doch Adolf Hitler war. Es gab natürlich viele Nazis, die mitgemacht haben, aber es gab auch viele Opfer. Ob denn, das ist aus einem Interview entnommen, ob denn Das Wunder von Bern ein patriotischer deutscher Heldenfilm sei, daraufhin sagt er, patriotisch klingt immer negativ, wenn man das Wort objektiv verwendet, einverstanden. Ganz objektiv möchten denn auch die anderen Darstellungen der kulturindustriellen Geschichtsmythen verfahren. So Oliver Hirschspiegel, Regisseur von Der Untergang, er wolle nicht normativ deutend in die Darstellung eingreifen, sondern ganz neutral und objektiv darstellen, um, Zitat, auf die hinter den Schuldzuweisungen stehenden Fakten zu kommen. Denn, Zitat weiter, mit diesem Film fällt es mir leichter zu sagen, dass ich ein Deutscher bin und dass es mir nicht peinlich ist. Der Untergang mündet mit einem märchenhaften Ausgang in die Geburt der Unschuld aus der Hitler-verschuldeten Unmündigkeit. Die deutschen Täter sind mit Hitler und Goebbels 1945 zur Hölle gefahren, so die Botschaft von Der Untergang, und am Ende stehen deutsche Opfer als Identifikationsfiguren bereit, wie der mutige Hitlerjunge Peter, der durch die Nazis seine Familie verlor, und Traudel Junge, Hitlers unwissende und machtlose Sekretärin. Zitat Weyand, die Sonne scheint, es ist Frühling, der Film ist vorbei. Die einzigen Personen, die in die Zukunft gehen, sind Traudel und Peter. Sie stehen symbolisch für den Neubeginn Deutschlands. Ein unschuldiges Opfer von Hitlers deutschen Vernichtung und eine naive und ebenfalls unschuldige Sekretärin, die unbelastet von Schuld und belastet von schrecklichen Erfahrungen in die Zukunft gehen. Und als wäre Das Wunder von Bern die Fortsetzung von Der Untergang, findet man sich hier Anfang der 50er Jahre in einem zerrütteten Land mit maroden Familienverhältnissen wieder, ohne nicht deutsche Opfer, ohne deutsche Täter, aber mit deutschen Opfern, die im Verlauf des Films zu Siegern werden. Das Wunder von Bern verleiht einem gegenwärtigen Wunsch der Identifizierung mit dem guten deutschen Kollektiv historische Beweiskraft. Aus der Niederlage verwandelt der Sieg in Bern das deutsche Kollektiv in Sieger. In diesem Sinne ist Das Wunder von Bern die Fortsetzung des Untergangs. Hier wird die sich dort im Frühling ankündigende gute Zukunft mit dem sportlichen Gründungsmythos ausstaffiert. Zitat Wortmann, ich hatte immer das Bild im Kopf, dass der Zug mit den Weltmeistern, also wenn ihr das gesehen habt, das ist eine ganz eklige Sache, sieht man halt so Schienen, die in den Horizont reingehen, und dann fährt halt dieser Zug, so ein roter mit der Aufschrift WM Weltmeister 54, halt so in die Abendsonne hinein. Und dann sieht man halt noch so ein paar Bauern irgendwie am Wegesrand der schönen deutschen Landschaft und es ist tatsächlich wild geworden, wenn der irgendwie in Kniebuch und Hosen dann irgendwie nochmal so um die Ecke läuft. Also ganz eklig. Okay, und Sönke Wortmann sagt nun zu diesem Abschlussbild: Ich hatte immer das Bild im Kopf, dass der Zug mit den Weltmeistern in die aufgehende Sonne fährt. Meistens steht im Abspann Ende geschrieben, aber ich habe gedacht, ob ich danach nicht einfach Anfang stehen lassen sollte. Das ist eine Mannschaft, die vom Schicksal zusammengeführt wurde, um etwas zu erreichen. Hinter der behaupteten Authentizität des Geschichtsbildes kommt die Kinder- und Enkelperspektive der Gegenwart zum Vorschein. Diese wähnt sich als Überwindung der Voreingenommenheit und der Anklage, die mit den 68er Eltern identifiziert wird, und findet in der geschlossenen filmischen Geschichtsfiktion ihre adäquate Form. Das Familiengespräch dient dabei als Vorlage, wie Dennis Ganse, Regisseur des Pubertätsdramas Napola, freimütig erklärt. Als ich 13 war, bin ich jedes Jahr Ostern zu meinen Großeltern gefahren, wo mein Großvater wahnsinnig viel erzählt hat über seine Zeit auf der Reichskriegsschule. Das hat mich einerseits fasziniert. Andererseits war ich damals so anarchomäßig drauf, war auch auf einem sehr linken Gymnasium in Hannover und habe immer so auf Konfrontation gemacht. Jedes Mal, wenn im Fernsehen etwas über Gewerkschaften kam, hat mein Großvater gehustet und gesagt, scheiß Linke. Jedes Mal, wenn etwas über den Zentralrat der Juden kam, dann gab es zwar keine antisemitische Bemerkung, aber man hat doch deutlich etwas gespürt bei ihm. Das habe ich damals nicht verstanden. Deshalb war es mir sehr wichtig, einen Film zu machen, bei dem man diese Faszination wirklich nachvollziehen kann, nicht die Nazis einfach als böse zu zeigen. Antisemit ist der Großvater nicht und Nazi sowieso nicht. Das zu verstehen erfordert von den Nachgeborenen jedoch die Läuterung von der Anklage. Das störende Erbe ist das der linken Lehrer und Eltern, das das Ausleben der Faszination am Faschismus verhindert hat. Die Vorstellung der dritten Generation, die eigenen Eltern hätten das ihnen von den Großeltern übertragene Nazi-Erbe verweigert und wären so zu antifaschistischen Widerstandskämpferinnen im Postnazismus geworden, ist verbunden mit der entlassenen Hoffnung, die Elterngeneration habe die nationalsozialistischen Folgen in der Generationenkette geblockt. Die Ungezwungenheit, mit der die dritte Generation mit der ersten das Familiengespräch zu führen scheint, mag real der Tatsache geschuldet sein, dass die mögliche SS-Mitgliedschaft des Großvaters weniger angsterregend sein kann als die des Vaters. Doch weisen gerade die Neutralität, die betonte Distanz und der Werf, mit dem der Anspruch auf eine eigene Geschichte von der dritten Generation betont wird, zugleich auf die Abwehr der Angst einer sich geltend machenden Schuldverstrickung hin. Den Wunsch nach einer schuldfreien Generationengeschichte teilen alle, doch verknüpft mit unterschiedlichen generationenspezifischen Fantasien und Ängsten. Repräsentieren die Eltern die Anklage gegenüber den Großeltern, so verspricht der interessierte Dialog nicht nur den narzisstischen Gewinn, es besser zu machen als die eigenen Eltern, sondern noch viel mehr die Chance, in Abgrenzung zur zweiten Generation einen eigenen Geschichtsentwurf zu präsentieren. Scheint es also auf den ersten Blick so zu sein, als bewege sich die dritte Generation in einer Unbefangenheit gegenüber der Familiengeschichte, zeigt sich gerade in der proklamierten Geschichtslosigkeit die historische Befangenheit der dritten Generation. Die Vorstellung, die Eltern hätten mit langen Haaren, Joints, Demonstrationen und Promiskuität erfolgreich das Nazi-Erbe in sich und um sich herum bekämpft, ist vom Bild der eigenen Unschuld getragen. Die Imaginierung eines autarken Raums gegenüber dem geschichtlichen Ballast der vorhergehenden zwei Generationen enthält ein transgeneratives Moment spezifisch deutscher Qualität. In der Leugnung der von der ersten Generation realisierten Gräuel im Enkel-Großelterngespräch, im naiven Bestehen auf dem Verstehen, wie es in der SS gewesen sein muss, werden die Enkelinnen nun zu den besseren Kindern ihrer Großeltern, als die 68er sein konnten, und gleichzeitig aber zu Beschützerinnen ihrer eigenen Eltern. Als solche bestätigt die dritte Generation die Hoffnung der zweiten, dass die eigenen Eltern, also die Tätergeneration, doch gar nicht so schlimm gewesen sein konnte. Deutlich wird, dass die 68er-Generation zwangsläufig in der Ambivalenz befangen ist, mit den Tätern bzw. Täterinnen und Opfern des NS zugleich identifiziert zu sein. Der Traum von der unschuldigen dritten Generation ist nicht nur der Traum von einer kollektiven Geschichte jenseits der Schuld, sondern auch jenseits von Unschuld, die in der psychischen Realität nach Auschwitz Opfer sein bedeutet. Eltern sein bedeutete Kindern der Nazitäter und Täterinnen immer auch Gefahr. Und diese Gefahr wird an der Gestalt der dritten Generation bewältigt. Und zwar erfolgreich, wenn die dritte Generation als versöhnendes Bindeglied zwischen erster und zweiter Generation auftritt. Diese Position erfüllt auch den Wunsch der dritten Generation selbst, anstelle der eigenen Eltern deren Konflikt zu lösen, um sich selbst aus der Verwicklung befreien zu können. Die für die Teilhabe der dritten Generation am Familiengespräch postulierte Geschichtsneutralität erweist sich als Gegenentwurf zu der gegenwärtig stilisierten Rebellion der zweiten Generation und bildet die Voraussetzung zur begeisterten Identifizierung mit der deutschen Nation. Das kollektive Reinemachen der postnazistischen Allianz als Neutralisierung des deutschen Bodens bildet die Voraussetzung für die Entneutralisierung mit großen Gefühlen. So sagte Beuys, der Oberbürgermeister von Hamburg, am diesjährigen Feiertag der Deutschen Einheit, der denn ich gesagt habe, das hat er geschrieben in diesem Programmheft zu dieser Scheußlichkeit da. Wir möchten den 3. Oktober in diesem Jahr zu einem Tag der Standort- und Kursbestimmung machen und fragen, wie steht es um die deutsche Einheit? Allerdings interessieren uns hierbei nicht Wirtschaftsdaten oder politische Analysen, vielmehr möchten wir sozusagen die gefühlte deutsche Einheit unter die Lupe nehmen. Denn es verhält sich, denke ich, wie mit der Temperatur. Nicht die Zahlen entscheiden, sondern das Empfinden der Menschen. In der postnazistischen Allianz der Generationen einigt man sich, Schluss mit dem Vergessen, Erinnerung als Standortfaktor. Gegenwärtig stellt sich für die ehemaligen Rebellinnen die Frage, wie die Erinnerung an die Verbrechen eine legitimierende Grundlage für das Bekenntnis zum deutschen Staat und seiner politischen und wirtschaftlichen Rolle in der internationalen Ökonomie sein kann. So schreibt die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann: Grass hat einer persönlichen und kollektiven Erinnerung zur Geltung verholfen, die durch die Zentralperspektive der Holocaust-Opfer in den letzten Jahrzehnten keine Chance auf soziale und kulturelle Akzeptanz hatte. Es wird in Zukunft um ein Geschichtsbild gehen, in dem die eigenen Leidensgeschichten ihren Platz haben, neben den anderen Leidensgeschichten, die die Deutschen zu verantworten haben. Denn nicht durch Vergessen, sondern durch Erinnern der nationalsozialistischen Verbrechen und Gedenken an deren Opfer gliedern sich die Deutschen in die internationale Staatengemeinschaft ein. Christian J. Heinrich schreibt in seinem Beitrag unseres Sammelbandes zu Grass Zwiebelhäuten: Grass jüngstes Elaborat beim Häuten der Zwiebel wird nun zur zweiten Blechtrommel, zur zweiten Autobiografie, die in unwesentlichen Angelegenheiten die erste dekodiert, den Nebel über dem Wesentlichen allerdings absichtsvoll dichter werden lässt. Warum die Mühe? Weil dies und das nachgetragen werden muss, so erklärt einigermaßen um Belanglosigkeit bemüht der Autor. Doch so belanglos ist vieles nicht. Was nachzutragen ist, will Grass nicht späteren überlassen, sondern selbst formulieren und vor allem selbst bewerten. So nur kann sich der Alte, besorgt um die Deutungshoheit seiner selbst, absichern. Die neuerliche Selbstdarstellung wurde geschrieben, so der Besorgte in eitler Offenheit, weil ich das letzte Wort haben will. Dabei ist Grass sicher nicht der Prototyp seiner gesamten Generation, da sich durchaus unterschiedliche Attitüden im Umgang mit der NS-Zeit etabliert haben. Aber er steht prominent für einen Nachkriegsantifaschismus, der mit dem Anspruch antrat, besonders kritisch die deutsche Vergangenheit aufzuarbeiten. Verdrängen und Verleugnen, Kleinreden und Lügen, dies alles wurde von Grass und den Seinen darum auch mit großem Pathos abgelehnt und den ewig Gestrigen zugeschrieben. Doch dies ist hohle Phrase. Denn auch bei Grass verschwindet die NS-Biografie im Nebel, werden ihre wenigen bekannten Fragmente auch von ihm geleugnet, kleingeredet, beschönigt oder aber ungelogen. Eine selbstkritische Reflexion findet nicht statt und spätestens in der Konstruktion der eigenen Opferrolle konvergieren die Geschichten von Erich Gestrigen und Nachkriegsantifaschisten. Gerade aber das derzeitige Nebeneinander von Täter- und Opferperspektiven macht die vermeintliche Distanz zur Schuld der Eltern und Großeltern und eine Einfühlung in ihre vermeintliche Leidensgeschichte möglich. Denn das Wissen um die Beteiligung der deutschen Bevölkerung an den nationalsozialistischen Verbrechen muss nicht mit übermäßigem Aufwand beiseite gedrängt werden. Wir wissen ja aber trotzdem, ist die Formel eines fetischistischen Vergangenheitsbezugs, der sich im Verlaufe der letzten 60 Jahre zwar kaum in seiner Struktur, wohl aber in den Formen seiner Darstellungsmöglichkeiten verändert hat. In der postulierten Neutralität und Objektivität gegenüber der Geschichte im gegenwärtigen Authentizitätstrip im deutschen Kino und Fernsehen steckt die Ideologie der unmittelbaren Repräsentierbarkeit des Gewesenen im gegenwärtigen Bild als Abbild. Nach Adorno stimmt nicht, was nur und durchaus stimmt. Zitat: Der Kitt von einst, die Ideologien, welche die Massen bei der Stange hielten, sind zusammengeschrumpft zur Imitation dessen, was ohnehin ist, unter Verzicht darauf, es zu überhöhen, zu rechtfertigen, selbst es zu verleugnen. Das Echo der Kulturindustrie in subjektiver Massenkultur ist eine Art Monopolyspiel. Das sich authentisch gebende Geschichtsbild ist mehr explizite Deutung als Neutralität, die als Anspruch und nicht erst in ihrem Scheitern freilich selbst zu kritisieren wäre. Tobias Ebrecht schreibt, vielmehr ist das sich authentisch gebende Geschichtsbild explizite Deutung, dass seine Bedeutung selbst sein will. Vergangenheit und Gegenwart, Bedeutung, Deutung und Bedeutendes verschmelzen zum Kitsch, in dem die Geschichte verschwindet und dem Subjekt als Bild entgegenkommt, was es diesem in Form projizierter Wünsche entgegenbringt, Wohlfühlen mit Deutschland. Danke.